ringrazio al centro, all'istituto, l'invitazione per partecipare a questa settimana, questa interessante settimana internazionale sulla signoria. Penso di fare il mio intervento, un mio amico di spagnolo, e penso che se parlo lentamente gli italiani mi possono capire, e per i tedeschi c'è cioè il problema maggiore, e farò anche il mio spiegare dare ai negozi che stanno in passato proprio male. Alza di per un esporto che è il mio e anche altri lunghi la forma più forte di la auto di tecnologia anche in verde non so vai in macchina also pues der Titel des Vortrages, es ist Eigenbesitz oder Grundbesitz und Evolution der Agrarkultur und soziale Umwandlungen in Kastilien während des 11. und 12. Jahrhunderts. Esta relación trata de estudiar unas transformaciones en la propiedad durante los siglos XI y XII en determinadas áreas castellanas situadas al norte del río Duero, particularmente los territorios entre los ríos Tea y Pisuerga. A esta región se refiere sobre todo la rica documentación del monasterio de Sagún, más de 1.100 documentos para este periodo en el que basamos la investigación, completada mediante la utilización de otros fondos documentales pertenecientes al área leonesa, como el tan importante de la Catedral de León, o procedentes del área castellana y referidos a las comarcas más o menos próximas a las contenidas en la documentación de esa región. El estudio trata de observar unas transformaciones en la propiedad y en las relaciones de dependencia, das heißt, es handelt sich über Umwandlungen in Grundbesitz und in den Abhängigkeitsverhältnissen, a partir de un marco que viene dado por la existencia de unas determinadas estructuras agrarias, das ist aus dem Bereich der Agrarstrukturen studiert, en cuyo análisis se contemplan los diferentes componentes de la propiedad y explotación de la tierra. En primer lugar, es necesario realizar un análisis terminológico, pues la documentación nos ofrece términos de claro interés, das ist man braucht nicht übersetzen, es ist auf Lateinisch, aber es ist für alle verständlich. Latino, pues es capítulo universal, allgemeine Sprache, die wir hier wissen. Corte, solar, heredad, divisa, villa, populatura, palacios. Diese Wörter sind sehr wichtig, um hier die Analyse vorzutragen. La corte, entendida como centro de una explotación agraria. Corte als Kern, als Mittelpunkt eines landwirtschaftlichen Betriebs. Es fácil de documentar, no solo en la colección documental de Sagún, sino sobre todo en la de la Catedral de León. Además, es importante señalar una posible identificación del tipo corte solar, corte igual a solar, pues sin pretender un empleo sinónimo del término, no cabe duda de que no es raro documentar tal identificación, sobre todo hasta fines del siglo XI, pero incluso en el XII, por ejemplo en un documento de 1127. Originariamente, el solar tiene el sentido, tiene el significado de tierra o suelo, solo, sobre el que hay una casa, significa una casa. Das heißt, solar existe der Boden, über den ein Haus oder Häuser erbaut werden, errichtet werden, pudiendo así aplicarse a situaciones más o menos urbanas. Das kann in Bezug auf den städtischen Bereich sein. O una explotación, auch eines Betriebes, de manera que se habla de Solari Nostro Ubi Corte Nostra Fundata, documento de 2022. Naturalmente, esto no impide que en la misma línea se den menciones generales de solares o se hable de corte cum suos solares. Con todo, lo más interesante es cuando el solar aparece como una auténtica unidad agraria, el punto de referencia de la propiedad o de la dependencia por la tierra. Was am wichtigsten ist, als solar als eine echte agrarische Einheit auftaucht. Das heißt, als sozusagen Beziehungspunkt der Besitzes, des Grundbesitzes und auch der Grundfolge. Das ist der Abhängigkeit der Bauern. Una unidad agraria dotada o compuesta por unos determinados elementos. Ya en 1041 se habla de uno solare cum sua corte, de suas casas, de su orto, de sua ferragine, de suas orgas cum suos exilios. Tal testimonio refleja no solo el solar con sus elementos, sino también la relativa equiparación entre corte y solar en cuanto a unidad de explotación a la que antes he aludido. Tal equiparación es muy patente en un diploma de 1042 donde precisamente se habla de solare cum sua enemitate. Así pasamos al estudio de la heredad, que es sin duda fundamental para el análisis de las estructuras agrarias y de la propiedad de la tierra. Por un lado, la heredad tiene un significado genérico. Se refiere a la propia transmisión de bienes o derechos, la herencia, das Erbe, pudiendo abarcar también los bienes muebles, das heißt, insgesamt mit den weltlichen Gütern, o referirse a todo el conjunto de bienes y derechos heredados o ganados. Pero no cabe duda de que en la documentación que utilizamos tiene muchas veces un sentido concreto y podemos decir que cuando hablamos de heredad nos estamos refiriendo a un conjunto de tierras de labor, viñas, terrenos de pasto, etc. Es aquí donde resulta particularmente significativa la contraposición y simbiosis entre solar y heredad. Hay muchos elementos que nos permiten fijar la entidad del solar y sus elementos. Se trata de una explotación y habitación. Solar und seine Bestandteile. Es ist eine Einheit des landwirtschaftlichen Betriebes und auch eine Wohnungseinheit. Und diese Einheit wird angeschlossen. Huerto. Huerto, das heißt der Garten. Anduzan, das wäre sozusagen eine Streifen vor dem Haus. Vielleicht zwischen Haus und dem Zaun. Era, das wäre Tem, auf Deutsch. Erren, kleine Wiese, kleine privatisierte Wiese. So in den Teil zu den Beinen. A su vez, este solar, en sentido estricto, con estos elementos, A este se le pueden vincular otros. Andre Grundstücke, su dicen Solar Infervinum. En primer lugar, exitus, existe Aussicht, sentido más general de utilización de caminos. Se habla salida a la iglesia, exitus ad ecclesia, exitus ad pascis. Pero también un posible aprovechamiento de lo no explotado o la capacidad de apropiación sobre ello. A través del exitus, en esta doble vertiente, en este doble sentido, se daría una especie de ampliación del solar hacia la heredad. Desde el momento en que se incorporan unos bienes nuevos al solar, aparecería, o ya lo estuvieran vinculados antes, aparecería el conjunto solar-era. Y la era son estos bienes concretos, tierras, viñas, pastos, etc., o se refieren bajo el término genérico de era. Esta unidad solar heredad, pero también diferencia, dice Einheit, aber auch als eine Trennung, dicen einerseits solar, andererseits heredad, nos lleva a plantear el término divisa. Divisa al siglo XVI, also se trata de un término muy general, muy abundante en la documentación de Sartre y en general en todo el ámbito castellano durante el periodo que estudiamos. Tiene diversas acepciones o significados que podemos considerar más bien complementarios y no, no contrapuestos. Divisa hat mehrere Wortbedeutungen. Wir berücksichtigen viel mehr diese Bedeutung als ergänzend und nicht als gegensätzlich. Es sind verschiedene Wortbedeutungen, die als eine Ergänzung vorzustellen sind. En primer lugar, hay que señalar cómo existen otros vocablos, otras palabras que aluden a la misma realidad que la divisa. Por ejemplo, divisione, porzione, ratione. Así se comprueba en la documentación de la Catedral de León, donde, sin embargo, es poco abundante el término divisa. Sentidos de la divisa, básicamente. Bedeutungen der divisa, grundsätzlich. Primero, zuerst. Porción o divisa de una villa, Teil oder Teilung eines Dorfes. Se identifica así con el sentido genérico de heredar. Divisa igual a heredar o a parte de villa. Villa entendida tanto en el sentido de villa explotación como villa aldea, es decir, als Dorf. Segundo, refleja una idea de apropiación. La divisa otorga una capacidad de adquisición o disposición. Das heißt, divisa als eine Aneignung, als eine Einnahme, als Verfügung. Un documento de 1064 habla de foro quo prendas y nostra divisa et ares quantum potueris. En tanto que otro de 1090 habla de et quanta hereditate in non diviso potueris arrumpere et indiviso comparare. Esta capacidad vendría dada en principio a partir de la propiedad de un solar o una heredad en la villa. Dice Fähigkeit instit aufgrund des Besitzes des Solar oder de edad inaimundos. De esta manera hallamos fácilmente documentada la combinación solar-divisa o edad-divisa, que en cierta medida significa la identificación con el conjunto ya mencionado de solar y edad. Resumiendo, el solar aparece bien como limitado a sus elementos inmediatos o solar en sentido estricto, era, huerto, e incluso ex situs, o bien como el solar con la edad. Esto aparece con bastante frecuencia y es una situación fácil de identificar con la de solar con divisa. La divisa comporta a su vez unos elementos que significan el control político sobre la vida. Tendríamos así una tercera acepción del término. Ello se puede relacionar con poseer la porción o parte de una villa a la que antes aludía, pero también puede marcar unas interesantes tendencias restrictivas o diferenciadas. Por ejemplo, en el documento de 1083 se habla de solares de Plancaterra similiter sine vestra divisa, solares sine vestra divisa, sed popule in aria divisa. Podemos decir que para la capacidad de apropiación no bastaba con ser propietario del solar. Así, en el antes referido documento de 1064, al propietario del solar se le conceden unos derechos sobre la divisa, pero estos derechos sobre la divisa son en la divisa de su señor. Por otro lado, se empieza a manifestar la existencia de la divisa como algo independiente del solar o de la heredad. Sin más, unos derechos para ser propietario o heredero en la villa con su correspondiente dimensión política. Esto es un antecedente, ahora lo veremos, de lo característico en las villas de señorío de Beetría. De esta manera, el fenómeno de que del solar o de la heredad en la villa no se dé siempre a partir de ahí la divisa, manifiesta unas tendencias restrictivas. En relación con esta tercera acepción de la divisa, estaría sobre todo la realidad expresada documentalmente como divisa con solares o divisa con heredades, o también la de heredades con solares, casos que están ampliamente documentados y que en buena medida se relacionan con la propiedad sobre solares populatos, esto es, propiedad y dominio sobre los campesinos dependientes y sus tierras. Solares populatos, das wäre Eigenbesitz und Grundherrschaft, Grundherrlichkeit über die Hintersassen und Land und ihre Länder. Esta situación dominical también aparece reflejada, a mi modo de ver, en la idea de solares que forman una populatura o población. Auch diese grundherrliche Zustand überlebt, meines Erachtens, bei dem Begriff der Solares, die eine populatura o la población indiferente. En todo este conjunto terminológico, los términos claves para la comprensión de las estructuras agrarias son solar, heredad y divisa. Sobre ellos, la documentación analizada presenta unas interrogaciones que son la base de este trabajo y a ello me he querido aproximar. In dieser terminologischen Gesamtheit sind die Schlusswörter solar, heredad und divisa. Von diesen spricht zu viel die Urkunden, die Quellen, die wir analysieren haben. También tiene interés la utilización del término palacios, normalmente en plural, palacios, normalerweise in Merva. Es gibt auch Palatium, aber normalerweise Palatios. Se refiere por lo general a una unidad de explotación y en tal sentido se identifica con la corte o con el solar. Palatios es so etwas ähnlich als solar o la corte. Es, hat auch diesen Sinn. Teniendo también los derechos expresados en la divisa, auch mit der divisa, o dándose la presencia de estos en el marco de una divisa o una unidad. En mi opinión, el significado básico de palacios no sería otro que el de centro de explotación, que es también centro de poder señorial, con la consiguiente extensión o irradiación de derechos señoriales. En mi opinión, die Grundbedeutung Palacios, des Palacios, wäre nicht anders als die Bedeutung eines Betriebes, eines Landes, eines landwirtschaftlichen Betriebes, der auch ein herrschaftlicher Mittelpunkt ist. Auch die beiden Sachen. Und infolgedessen ergibt sich heraus eine Ausweitung oder Ausstrahlung der herrschaftlichen Rechte. En nuestro análisis, el punto de mayor interés lo ha constituido hasta ahora la unión y diferenciación solar y era. Ello resulta importante cuando del estricto marco agrario, que hasta ahora era analizado, de los elementos que componen la propiedad de la tierra, pasamos a estudiar la propiedad agraria, pero en relación, en punto de referencia a las relaciones sociales y a las estructuras de dependencia feudal. El interés adquiere un particular relieve cuando la diferenciación, la separación solar e era, viene marcada, viene identificada con la diferenciación de cara a la propiedad y a las relaciones de dependencia. Con un diploma de 1047, conocemos la donación realizada por los nobles Gutiérrez Alfonso y Boto a Sahagún de sus divisas y heredades en varias villas, con la excepción de un solar, ya que si sus ocupantes no querían servir a Sahagún, servían a finis nostris un suo solare, sine illa hereditate. Hay pues una vinculación por el solar diferenciada de la heredad, pues la heredad pasaría a Sahagún merced a esta donación, aunque el solar no dependiese del monasterio. Podía depender, pero no, podía también no depender. Y en ese caso, dependiese de nobles y merced a una relación de benefactoría. Después explicaré tan de la benefactoría. También es muy interesante otro ejemplo de 1100. María Fiti, sus hijos e hijas, donan a Sahagún una villa, un solar, en Villa Manuntes, manteniéndolo en vida, de manera que si alguno de los hijos o hijas no quisiera servir a Sahagún, liber discedat cum hereditate quereforis inventa fuere, ipso solare, pero remania in predicto loco, de manera que a partir de este momento de la donación, quedase la cuarta parte de lo plantado para Sahagún, reliqua portet quicunque exiente, y de lo comprado o ganado medietatem cum solare remania alia velo porto sin inter. Un acuerdo detallado que recuerda las disposiciones forales y que nos permite ver muy claramente la diferencia, la separación entre solar y heredad. El primero marcaba la dependencia respecto a Sahagún, pero sobre la heredad había una capacidad de disposición, si bien con ciertas limitaciones. Sí. Para el estudio de todo esto, tiene un particular interés la institución de la benefactoría. Precisamente en el marco de la benefactoría se desenvuelven muchos de los fenómenos relacionados con la diferencia entre solar y heredar y sobre la capacidad de disponer sobre determinados temas. De la benefactoría derivará precisamente la vedría, que es una determinada forma de señorío. Ahora vamos a hablar de la fase previa de la benefactoría. Benefactoría es un grade bien sencilla o vedría adquirente. Und das ist eine Art Wirtschaft. Ich werde darüber sprechen. Esta benefactoría significa la capacidad o libertad para elegir señor que beneficia o proteja. Benefactoría bedeutet eine Fähigkeit oder Freiheit. Es ist noch nicht eine Wirtschaft, es ist nur die Fähigkeit oder die Freiheit eines Mannes. Um einen Herr zu wählen, der schützt oder wollte, das ist qui beneficiet. De manera que había edades y personas libres no sometidas dominicalmente. Y ello contrastaba con la existencia de un campesinado dependiente cada vez más extendido en la Castilla del siglo XI y al que se referían los solares populatos. Pero los sujetos a benefactoría no eran solo campesinos libres, podían tratarse de mites o incluso de monasterios. En la mencionada documentación de Sahagún, desde mediados del siglo XI hasta hacia 1130, encontramos muchas concesiones mediante las cuales hay personas que reciben solares por donación o por venta con capacidad de elegir señor, bien como capacidad plena o bien ya restringida a los miembros de un linaje o a los herederos de una villa. El solar constituía el principal punto de referencia, por lo que yo prefiero hablar, en lugar de campesinos o de mites, de propietarios de solares. Es bastante habitual que en estas concesiones el solar aparezca con sus elementos y con la extensión de sus derechos. Así, por ejemplo, el documento antes citado de 1064 se refiere a una concesión sujeta a benefactoría. Mientras la relación expresada en la benefactoría fue una mera relación señorial y no dominical, que no era, porque era más bien una relación personal y no una relación de dependencia por la tierra, el conjunto solar era no quedaba afectado por criterios diferenciadores respecto a la dependencia. Algunos ejemplos de la segunda mitad del siglo XI y sobre todo desde finales del siglo XI manifiestan tendencias hacia una dependencia dominicana. Vamos a analizar lo contenido en documentos que vienen a ser considerados cartas forales. Dos ejemplos sobre esto. A consecuencia de una disputa entre el monasterio de Sahagún y los hombres de la villa de Villavicencio en 1091, se reguló la situación de sus bienes y la relación de estos hombres con el monasterio. A partir del acuerdo, los hombres de Villavicencio podían ir ad habeas locum. En los textos castellanos de la época, ir ad habeas locum se entiende como situarse bajo la dependencia de otro. quiere a Armstrong y Urgunde dice periodo y Castille bedeutet haben sie einen anderen Kerl zu unterstellen. Das bedeutet ihre Armstrong. Pero ihre Armstrong cum omni hereditate sua que nunc debet perga mediodía cogunque voluere. Mediodía cogunque voluere. Fórmula habitual de derecho de benefactoría. Extra solares en orfos et terrenes edades. Das heißt, sie können zu einem anderen gehen unter den Schutz eines anderen. Unterstehen, aber mit Ausnahme der Solaris, der Arias Orbos, das heißt die Bestandteile des Solaris, was vorhin erwähnt habe. Vemos muy claramente aquí expresada la diferencia entre edad y solar con sus elementos inmediatos y cómo sobre la primera podían disponer. Eran precisamente homines de benefactoría bajo la protección del conde Martín Flaíni. Pero sobre el solar, que marcaba una dependencia dominical sobre respecto a salud, no eran libres. A partir de este momento, de lo que comprase, plantase o ganase, medietate dimitan in solar, et cum medietate pergan in cumque volueri usque in nomine. Es decir, cláusulas que significan unas limitaciones y tendencias a vincular al solar, como ya en el documento antes citado de Nietzsche. El otro ejemplo, 1092, prácticamente la misma fecha. La condesa Ildefonsa González da meos oros bonos a unos colinazgos de Tigueros, de Kindersassen, von Tigueros. De manera que opuletis in mea hereditate faciatis solare in campo sunt nomis. Es gibt auch einige Abgabenfreiheiten in dieser Urkunde. Und dann, si damus ad vobis alio foro, quebadatis un vestras comparaciones, cum vestros maliolos, cum vestas apresuras, ad habios herederos detrinitarios en nos adquiro reis. Ciertamente se daba una dependencia dominical en cuanto a situarse, instalarse en la edad o divisa de la condesa, y el solar era de propiedad ajeno y así expresivo de tal dependencia. Pero a la par había una libertad consistente en la disponibilidad sobre bienes adquiridos a propósito de los que quedaban sujetos a una relación de benefactoría. Es muy significativo que a partir de hacia 1130 la rica documentación de Sahagún ya no contiene menciones sujetas a relación de benefactoría. Por el contrario, son bastante abundantes las ventas de solares en buena parte de las ocasiones sin la heredad. El comprador no era ahora el beneficiario, sino el que beneficiaba. Por otra parte, abundan en esta etapa, en mayor medida, las ventas de heredades que posiblemente, en bastantes ocasiones, significaban también una entrada bajo la dependencia de un poderoso. Con independencia de que el solar, de que la heredad quedase integrada en la dependencia al solar, cabe decir que este, al quedar situado bajo la dependencia, marcaba claramente el encuadramiento de las familias campesinas sometidas a un señor. En ejemplos que antes he señalado, ya desde fines del siglo XI hay una clara tendencia a extender la dependencia dominical a partir del solar. Probablemente en este proceso se den variantes. Por un documento de San Román de Entrepeñas, en 1160, hay dos de las nuevas, vemos que un clérigo donó a este monasterio un solar en Cornón con la mitad de su heredad, declarándose él y sus herederos collazos de San Román, pero con libertad de elegir señor. La otra mitad de la heredad era para quien él dispusiera, lo que junto a la libertad de elegir señor, es decir, una auténtica benefactoría, nos muestra el mantenimiento de diferencias entre el solar y la heredad de cara a la propiedad y a las relaciones de dependencia. Y lo que es más interesante, esta diferencia quedaba expresada en la existencia de distintos señores. Esto es lo que resulta precisamente relevante, especialmente relevante en el señorío de Leencia. Aus dieser Aussage, so eine Runde des Erfunder Sexy, wo ein Leistiger eine Schenkung diesen Kloster gemacht hat, es war die Schenkung eines Solar mit der Hälfte der Heredad und der Reichliche und ihr Erbe erkannten sie als Hintersassen des Klosters ein, aber der Reichliche konnte über die andere Hälfte der Heredad verfügen und sie könnten auch den Herr auswählen. Das war eine echte Benefaktoria, diese Freiheit und den Herr zu wählen. Aber am interessantesten ist, dass es gab zwei Herren. Einer durch den Grund und den Grund und Boden und eine andere durch eine Benefaktoria, durch ein Benefaktoria-Verhältnis. Es ist also sehr wichtig und das ist sehr hervorragend in der Art Grundherrschaft der Ethik. Das ist diese zwei verschiedene Herren und normalerweise ein geistlicher Herr und ein weltlicher Herr oder mehrere weltliche Herren. Das ist was charakteristisch der Vetria-Grundherrschaft ist. El señorío de Vetria se fue configurando desde la primera mitad del siglo XII, es decir, cuando se estaba dando una determinada evolución y unas determinadas tendencias en fenómenos que hemos analizado, tales como la extensión de la propiedad dominical o la separación del solar y de la heredad en cuanto a la propiedad y a la dependencia. Hay que tener en cuenta que en el señorío de Vetria, junto con una dependencia dominical, se daba una dependencia de carácter señorial, es decir, una diferencia entre la propiedad dominical y el dominio señorial que incluso afecta la existencia de distintos señores, no solo señores laicos con poder en la villa, sino, y esto es lo más habitualmente documentado, un señor eclesiástico que actúa como el propietario o señor dominical y unos señores laicos que ostentan el dominio señorial de la villa como los naturales o viseros, dominio que a su vez tiene los dos niveles de señorío singular y de señorío compartido por estos. In dieser Art Grundherrschaft, ich spreche, ich nutze diese Ausdrücke aus, Propiedad Dominical und Dominio Señorial, das sind Ausdrücke, die ich gefunden habe ein bisschen das Verständnis über diese Verhältnisse zu erklären und ich glaube, es ist sehr anpassend, um die Grundherrschaft der Trier zu analysieren. Es gibt eine Trennung dieser beiden, kann man sagen, Herrschaftsrechte gefühlt. Diese insbesondere dieser Rechte durch den Grundmobbing, eine grundherrliche, aber wie auch eine grundherrliche Gewalt ist, aber etwas weit aus diese grundherrliche Gewalt, so zum Beispiel nicht nur über die eigene Grundhaltung, sondern so über die Grundhaltung der anderen, des anderen Herrn, des anderen Herrn zum Beispiel. Und in der Grundherrschaft ist es sehr interessant, da der Grundherr im engen Sinne, das heißt als grundherrlicher Kerl, normalerweise ein geistlicher Kerl ist, so normalerweise ein Kloster. Aber es gibt außerdem Herren, weltliche Herren, die eigentlichen Herren im Dorf sind. Und außerdem, das ist charakteristisch dieser Grundherrschaft, in Beetria gibt es in der Gewalt der weltlichen Herren zwei Stufen. Es gibt der Einzelherr, das ist die obere Stufe, kann man sagen, und es gibt Naturales Indiviseros, das ist der Ausdruck, das Wort, die eine verteilte Macht im Dorf haben. Das ist die zweite Stufe. Es ist etwas kompliziert, aber es ist sehr wichtig, da in Kastilien seit dem 12. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert, in den 12. Jahrhundert war die eigentliche Herrschaftsform der weltlichen Herren. Es war am wichtigsten, nicht andere Grundherrschaften. En este señorío aparecen unos dependientes que vienen su procedencia de los campesinos propietarios de solares, sujetos solo por una dependencia dominical expresada en el solar, pero también de aquellos que, aun dependientes dominicalmente, tenían una cierta disponibilidad sobre sus heredades. Así se configura la realidad de los hombres de Beetria, y el término habitual en la documentación es labradores de Beetria. Ausdruck, dice hombres de Beetria, es labradores, es de normalerweise de Ausdruck in der Urkunde. Los labradores de Beetria constituyeron en la Castilla de el Cantábrico al Duero, es una Einrichtung von kantabrischen Nördlich zum Duero. Zürich gibt es nicht Beetria, gibt es nicht Hombres de Beetria, Labradores de Beetria. Es ist in Kolonisation gebiet, das heißt, Zürich des Duero gibt es nicht diese Einrichtung. Es una parte muy importante del campesinado. Se diferenciaba precisamente de los solariegos, al solar abgeleitet, cuya situación de dependencia por el solar, sin die Abhängigen, die Abhängigen Bauer, aufgrund des solar, se diferenciaban de los solariegos cuya situación de dependencia por el solar era más estricta en cuanto que los elementos constitutivos de la heredad quedaron integrados en el solar conforme a una general dependencia dominical, y se destacaba el hecho de que el solariego era dependiente por el solar ajeno. Pienso que esta más estricta dependencia del solariego se consolidó más tempranamente en el abadengo, es decir, en los señoríos eclesiásticos. Abadengo es das Wort in der mittelalterlichen Sprache für die geistlichen Grundherrschaften. Abadengo, das ist der Name, das ist der Transport. El fenómeno coincidió con la consolidación del solar como la unidad de dependencia, lo que así funcionaba tanto en el plano fiscal como en el plano concreto del señorío. deben observarse todos los matices que afectan a esta unidad llamada solar y a la propia, evolución del tren. No olvidemos, por ejemplo, que en su origen el solar no era otra cosa sino un suelo sobre el que se edificaba una casa. Y hemos visto la transformación en este breve periodo de tiempo. Desde los tiempos relativamente tempranos se constata la idea de los solares populatos, algo antes de ello, es decir, unidades agrarias ocupadas por campesinos sometidos dominicalmente al señor. Parece ser, pues, que el solar estaba llamado a ser el punto de referencia de la dependencia campesina. De la misma manera que la propiedad del solar por los señores se convertía en la referencia obligada al ejercicio del poder. Y esto lo podemos relacionar con palacios y divisa, por lo que hemos visto antes. No es extraño que el fenómeno de consolidación del solar como unidad de encuadramiento de la dependencia campesina se produjera y fuera muy relevante hacia el año 1100. La tendencia a extender el poder dominical basado en el solar hacia las edades fue frenado en el caso de las beatrías, pues en estas el grado de sometimiento del campesino al señor dominical era parcial. Podía el campesino disfrutar de cierta disponibilidad sobre algunas tierras o bienes. Incluso el sometimiento a la propiedad dominical eclesiástica se daba al tiempo que había una sujeción al dominio señorial de los laicos, expresado en la beatría. Precisamente, a pesar de la enorme extensión de la propiedad eclesiástica, muchas villas señorialmente eran beatrías. A ello contribuyeron varios factores, no sólo el que aquí hemos analizado de una diferenciación de la propiedad conforme a las estructuras agrarias, sino también factores de índole político. Por ejemplo, la tendencia a fijar el poder de uno o de varios señores sobre una villa, o el hecho de que al producirse en los primeros decenios del siglo XII una cierta independencia de la propiedad eclesiástica respecto de los laicos, mundo de las iglesias propias tras la reforma gregoriana, un cierto cambio paulatino de esa realidad de patronato, de patrono propietario de los nobles o de las iglesias. Sin embargo, al producirse esto, se conserva un cierto poder de los laicos expresado precisamente en el señorío de Beatriz, en esas villas. La importancia de estos fenómenos fue grande, sobre todo si tenemos en cuenta que en la Castilla del Cantábrico Albuero, en el siglo XII, la Beatriz era la forma de señorío mediante la cual habitualmente ejercían su poder los señores laicos. Es precisamente una forma de señorío considerada como particular en las estructuras propias del feudalismo castellano. Y Beatriz Lundherrscher, que es la lipsistica, als eine Besonderheit in Castilla. Si la Beatriz tiene como dependientes los labradores, con su cierta capacidad y libertad, el abadengo nos muestra el prototipo de campesinos solanos. Sin embargo, en el periodo que va de mediados del siglo XII a mediados del siglo XIV, se produjo una evolución entre cuyas transformaciones ponemos de relieve la conversión de muchas beatrías en señoríos solariegos. Es decir, apareció una forma solariega de señores laicos, de señorío laico, es precisamente este el término que quedará en la Baja Edad Media como representativo de señorío de los señores laicos. abadengo, eclesiástico, y solariego, el laico. Antes, sin embargo, la veetría era lo dominante prácticamente la totalidad era veetría en los nobles laicos. Desapareciendo con esta conversión las características de la veetría de un señorío con partición de derechos y esos dos niveles en el ejercicio del señorío que eran propios de la veetría. Desde el punto de vista de los campesinos, los labradores de veetría se fueron asimilando a otras formas de campesinos dependientes, término vasallos solariegos, es decir, de Ausdruck für diese Inallgemeine für diese Interessen, die andererseits als rechtlich frei waren, aber Interessen waren. Esto será lo característico del periodo posterior. Para concluir, pienso que las transformaciones previas, las que aquí hemos estudiado, las de los siglos XI y XII, contribuyeron a una fijación de las estructuras señoriales que corresponden a una primera evolución de feudalismo. Per questa magnifica impresa di relazioni bilingue che mirava a una terza lingua, anche in italiano, e non avrei mai immaginato che con un poco tedesco mi sarei aiutato nel comprendere lo spagnolo. Effettivamente è stato sufficientemente chiaro in una materia molto complessa e anche oscura, almeno per chi è abituato a situazioni molto diverse. E io credo che non ci sia più il tempo di continuare la discussione. Si è mezzo, no? Siamo ancora un mezz'ora. Ah, bene. Allora, io credo che la difficoltà maggiore sia non tanto negli intendere le parole della filologia latina del Spagna, del Regno di León, quanto nel ricordare il significato della filologia di qualvolta viene. Pertanto mi pare che il professor proponeva generosamente di riassumere il tedesco, sì, brevemente il tedesco, e lo prego di farlo. Mi aiutate con il volume dei referati di un volume del Grundbesitzes während des 11. und 12. Jahrhundert beschrieben, castigliche lande nördlich des Duelos, in besondere in Gebiet zwischen sehr diesem Gebiet ist überhaupt gewidmet die reiche Kohlensammlung des Klosters Sagun über 1.100 Urkunden in dieser Region. Die Untersuchung, ich habe den Versuch, die Umwandlungen des Grundbesitzes und der Abhängigkeitsverhältnisse zu betrachten. Aus dem Bereich der durch einige bestimmte Anlassstrukturen geprägt wird. Auf den Analyse schauen wir die verschiedenen Bestandteile des Grundbesitzes und des Planes und vieles an. Ich habe so analysiert einige Wörter, ich habe schon diese Wörter meines Vortrages erwähnt, Korte, in Korte als Mittelpunkt eines landwirtschaftlichen Betriebes. Normalerweise mit einigen, es ist Korte mit einigen Häusern gebildet. Es ist sehr, sehr weit zu beurkunden. Und nicht nur in Buenos Aires von Sagun, sondern auch in Buenos Aires von León Domergue. Es mía, besonders wichtig, die Identifizierung mit diesem Korte und Solar vorzustellen. Ich habe nicht den Anspruch genommen, weitere Wörter immer ab gleichbedeutend zu benutzen. Es ist nicht vollständig gleichbedeutend, diese Begriffe, die Begriffe Korte und Solar, aber es ist nicht selten, zu irgendwo eine solche Identifizierung, die zum Ende des 11. Jahrhunderts und auch noch, es gibt es einige Beispiele, des, der, mindestens der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Ich bin mit, das glaube ich, habe ich schon gesagt, Solar hat den Sinn, dass den Boden über den ein Haus errichtet wurde, der Wald wurde. Nicht nur ein Korte und Solar, Solar mit dieser Identifizierung mit dem Korte. Auch die Untersuchung ist über Edat. Edat ist auch sehr grundlegend, um die Agrarstrukturen und die Grundbesitzstrukturen zu analysieren. Zweifellos hat Edat eine allgemeine oder unbestimmte Bedeutung. So spricht man von Erbe. Das ist nicht nur die ist auch sogar die mit die bewegliche Güter auch in, so wie was was übertragen worden ist, das ist Herentia, das Erbe. Aber für uns ist am wichtigsten die Verbindung in dieser Dokumentation, in dieser Quelle eine konkrete enge Bedeutung. Und das heißt, wir sprechen, genauer gesagt, über die Felder, die Weinberge, die Weiden, so, das wäre Elevat und in Gegenstellung zu Solar. Es gibt viele Urkunden, die lassen uns die Möglichkeit, das Wissen des Solars und seine Bestandteile zu bestimmen zu. Es handelt sich Solar als um eine Erzeugungs- eine Betriebseinheit und eine Wohnungseinheit. Und dem Solar folgendes angeschlossen ist. Uhr der Garten, Streifen vielleicht zwischen Haus und Zaun, Tene und kleine Weide sind die Elemente, die Bestandteile. Seinerseits, den solaren Sinne können in Verbindung andere Grundstücke sein, so die Benutzung der Wege, der Ausweg zur Kirche, zur Weiden, zum Weiden, zu den Weiden. Aber auch eine mögliche Ausnutzung des Gelandes, das noch nicht in Anbau ist. Auch das bedeutet diese Exitusart. Oder die Verfügung, die Fähigkeit der Verfügung einer Anneigung dahin. In diesem Doppelsinn gibt es eine Erweiterung des Solar zum Elendat. Wenn Neubruchsländereien im Solar eingefügt sind, oder schon diese Ländereien in Solar eingebildet waren, kommen wir zu Solar plus Elendat, Solar und Elendat. Kommt zum Ausdruck Elendat als diese verschiedenen Felder, Weinberge und so weiter, aber oder als die allgemeine Einigung aber auch diese Trennung und Verschiedenheit Solar und Elat für uns zum Fragestellung der Lisa. Ich habe auch die Lisa analysiert und es gibt natürlich andere Wörter, die beziehen sich auf denselben Tatbestand. So Divisionen, Portionen, Rationen. Eso überprüfen wir aus der Leon Quelling, aus der Domarchiv von Leon Quelling, wo gerade in selberiger Menge das Wortgebiet Divisa nach Beifahrt ist. Divisa hat uns letztlich mehrere Grundbedeutungen. Zuerst, erstens, der Teil oder die Teilung des Dorfes. So gibt es auch eine Identifizierung der Redat Divisa. Außerdem, zweitens, und das ist vielleicht die Wortbedeutung, die für uns in diesem Referat am wichtigsten ist. Es ist die Rede an einem, der Annahme, der Verfügung, so was in einer Urkunde, die ich zitiert habe, von 1064 ausgedrückt werden. Diese Fähigkeit entsteht aufgrund des Besitzes eines Solars oder einer Redat in einer Rede. Und wir finden leicht in der Urkunde diese Zusammenstellung Solar und Divisa oder Redat und Divisa. Zusammenfassend, Solar erscheint etwa als den unmittelbaren Bestandteil, den so in dem Sinn Solar mit dem anschließenden unmittelbaren Bestandteil oder Solar mit Elena. Es gibt die beiden Sachen. Es gibt noch für Divisa eine dritte Wortbedeutung. Die kann sich in Bezug nehmen auf die Tatsache, auf einen Teil des Dorfes zu besitzen, worüber wir schon gesprochen haben. Und diese dritte Wortbedeutung ist überhaupt etwas mit einer solchen politischen Aufsicht über das Dorf zu tun. Von dieser terminologischen Gesamtheit gibt es, das habe ich vorhin gesagt, als Schlusswörter Solar, Elat und Divisa. Ich habe im Dank den Punkt der Differenzierung zwischen Solar, die Trennung der Solar und der Elat, einige Beispiele analysiert, so in zwei Urkunden von 1047 und von 1100. Und ich kann auch sagen, dass es ist auch sehr interessant und besonders wichtig, wenn wir in Betracht ziehen, dass die Verschiedenheit, die Trennung zwischen Solar und Elat auch mit einem Unterschied gegenüber dem Eigentum, dem Grundbestellung, dem Eigenbesitz und dem Anhängigkeitsverhältnis zusammenfallen kann. So, das ist was in diesen Beispielen, die analysiert habe, ich beabsichtige. So, dann nach diesem Beispiel habe ich die Benefaktoria analysiert. Das ist zuerst die Benefaktoria als die Fähigkeit, die Freiheit, um einen Herr zu wählen. Es ist, man hat eine Freiheit und das bedeutet nicht eine grundherrliche Abhängigkeit, sondern nur zum Zug eines Herrn zu unterstellen. Und das ist sehr wichtig. Auch dann geht es von dieser Fähigkeit, von dieser Freiheit, eine Art Wirtschaft abgeleitet, die Beetria. Ich habe einige Beispiele auch analysiert, die Beispiele von aus einigen, ich habe den Inhalt zweier Urkunden analysiert, die als Cartas Forales genommen worden sind. Cartas Forales ist wäre so wie die Beispiele, aber in Spanien und in Kastilien ist früher als in Deutschland. In Deutschland ist auch im Spätmittelalter die Beispiele. Die Fueros in Spanien gibt es seit der 11. in Kastilien seit dem 11. Jahrhundert. So, ich habe auch gesagt, und das ist sehr, sehr bedeutsam, dass seit etwa 1130 die reiche Kohlensammlung von Sagun enthält nicht mehr die Verleihungen, die mit der Benefaktoria zu tun hatten. Aber gibt es andere Urkunden, die zum Beispiel von vielen Verkäufen von Solaren sprechen und so weiter, gibt es viele Verkäufe, die ohne Kredat sind. Der Käufer ist jetzt nicht der Begünstigte, sondern der Wohltu. Es ist eine Wandlung bezüglich der früheren Verhältnisse. In dieser Periode gibt es auch Verkäufe, die reichlich von Kredates sind, die möglicherweise in vielen Gelegenheiten sich auch als Eingang zur Abhängigkeit und der Eigenmachthabe auszeichneten. So, ich habe auch von einigen Begriffen gesprochen, über, das ist unübersetzbar. man muss auch auf Spanisch erklären, was bedeutet Propiedad Dominical, Dominio Senorial. Aber das ist etwas, das viel mit dem hier zur Diskussion nicht zu tun hat. So wie Grundherrschaft, verschiedene Begründungen der Grundherrschaft, Grundherrlichkeit und so. Ich bin auch sehr interessiert an diese Terminologie. Natürlicherweise habe ich diese Terminologie auf Spanisch vorgestellt. Ich habe am Ende über den Unterschied zwischen dem abhängigen Bauer in Grundherrschaft Beetria und andererseits in Grundherrschaft Abadengo, das heißt in der geistlichen Grundherrschaft. In den geistlichen Grundherrschaften gab es zum Beispiel im 12. Jahrhundert schon eine Abhängigkeit durch den Solar und auch den Solar gemäß einer allgemeinen und herrlichen Abhängigkeit, was die von dem die Erdabwistik schon angeschlossen worden war. Im Gegenteil, in Beetria Grundherrschaften gab es eine besondere Verfügbarkeit. Die Bauern können auch abhängig sein und man kann von einer Unterstellung sprechen, aber es ist auch gleichwohl schon eine unherrliche Unterstellung haben. Es handelt sich überall auch um eine andere Unterstellung, die nicht so streng als die Unterstellung zu den geistlichen Grundherrschaften ist, sondern gibt es eine, so habe ich gesprochen darüber, eine solche Verfügbarkeit über einige Güter, über einige Grundstücke, gibt es eine solche. Aber im Laufe der Zeit, so in der Periode, die ich hier nicht analysiert habe, das heißt von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zur Mitte des 13. und 14. Jahrhunderts gibt es eine wichtige Umwandlung und so gibt es eine Annäherung, eine Anreichung dieser verschiedenen Formen, dieser verschiedenen Art der Grundherrschaften und Art der abhängigen Bauerschaft. So, die viele Beatrias, viele dieser Grundherrschaften werden andere, werden Solariegos, das heißt eine andere Art Herrschaft der weltlichen Herren. So, es ist nicht, ja, früher war überall eine Identifizierung geschwiesen, der Macht, das heißt, die Macht der weltlichen Herren war mit der, war immer mit der Beatria zu identifizieren. Aber nachher, nach und nach, gibt es eine andere, gab es einen anderen Zustand und so gab es noch auch nicht nur Beatria, sondern auch Solariego als die Art der Grundherrschaften der weltlichen Herren. Und das war im Sinne der Kerle und im Sinne der Bauern gab es auch eine Annäherung, eine Angleichung. Und so die Labradores, so die Bauern, die freie Bauern der weltlichen Grundherrschaften, werden auch Vasallos Solariegos. Am Ende und zum Schluss, ich habe gesagt, so, ich habe die früheren Umwandlungen studiert, analysiert, diese Wandlungen, die im 11. und 12. Jahrhundert stattfanden. Und es waren sehr wichtige soziale und politische Umwandlungen, die zur Fixierung, zur Versetzung der gesellschaftlichen Strukturen beitragen. Vielen Dank. Grazie Vito per questo secondo magnifico exploit monolingue che ha chiarito non solo i tedeschi ma anche gli stessi italiani l'andamento della relazione che è veramente complicata, non solo perché è complicatissima è la terminologia, ma perché complicatissima è la realtà che essa dispiega. E qui noi siamo obbligati al professor Estampa. Io mi permetto di sintetizzare in poche parole in italiano il contenuto, quello che credo di aver capito di ciò che ha detto il professor Estampa, perché l'ora è tarda e sono abbastanza stanco. E lo prego fin d'ora di annotarsi gli errori che commetterò nel riferire la sintesi, la stringata, la sintesi della sua relazione, perché quando riprenderemo la discussione della relazione del professore Stampa sarai lui stesso ad avere per primo la parola per cominciare da proteggere gli errori che io avrò fatto e dallo sciogliere i dubbi che io esprimerò. Poi sarà data inizio alla discussione e con preghiera a tutti di fare prima domande di chiarimento sulla terminologia e sul merito storico e giuridico della relazione e poi di fare domanda altro genere, obiezioni o richieste di allargamento storico e storiografico sul tema che, così come è stato presentato a noi, offre un numero notevolissimo di suggestioni, di riferimenti, possibilità infinite di aggancio ad altre situazioni e quindi possibile discussione. Io voglio dire. Oggi, no, il sunto è il sunto. E prima, in primo luogo, il professor Stampa è Stefano. Io sono Stefano. Non farei bene il presentatore Il Prolestetta ci ha presentato l'unità dell'azienda economica agraria, la Corte, che corrisponde alla Curtis, e ha distinto tre settori all'interno di questa. Uno, il primo, il solaro, che è la parte di nucleo centrale, ha sottolineato molto che è il nucleo centrale non solo dell'organizzazione economica, dell'organizzazione aziendale, ma il nucleo al quale si appunta tutto l'esercizio del potere signorile. E il risultato importantissimo della sua relazione è questo, che dai suoi documenti salta fuori con chiarezza la distinzione fra il potere padronale, donnico, e il potere pubblico, di carattere pubblico, il potere signorile. Anzi, a un certo punto, un duplice potere signorile di due gradi, uno più basso e uno più elevato. E questo è uno dei risultati più singolari, più interessanti della sua relazione. E io ho l'impressione che questa tripartizione del solaro la hereditas, che è costruito da Lotti, Giardini, eccetera, e terzo del divisa, corrisponde all'incirca alla tripartizione che Pierre Tuber ha individuato nel castello del Lazio meridionale, dove c'è il nucleo centrale, tutto il castello. Il solare è non soltanto il suolo su cui si costruisce una casa o anche il palazios, interessante per tutto plurale, ma anche altre costruzioni, magazzini, negozi, tutto ciò che serve. Ma è qualcosa di più, può essere anche di più ampio. Poi una parte costruita sono cerchi concentrici, sono fasce circolari concentriche costruite in hereditas da vigneti, da coltivazioni, arbore, orto, eccetera, eccetera. Questa parte è la divisa che corrisponde a porzione, se il termine più chiaro per noi italiani. In Italia si parla anche di sortes massalice. Ecco, prima domanda che chiedo al professore Stempa di rispondere, alla quale chiedo di rispondere dopo, quando ricominceremo la discussione, domani ormai. E questo corrisponde alla pas massalice della Curtis, come la conosciamo in Italia, come la conosciamo nel regime signoriale. Ora, il professor Stempa poi ci ha parlato dei diritti padronali, già il padrone sui suoi coltivatori, sui campesinos, e quelli in particolare del solaro corrispondono a che io credo. Altra domanda di verifica corrisponde ai servizi delle Curtis italiane, e sono parte dei servizi domestici, sono parte servi ministeriales, sono parte anche homines de masnada, passaggios, come si chiamano, passaggios. Domando se questo corrisponde, perché parte sono invece sarebbe vegetali, persone che lavorano la terra alla dipendenza diretta del padrone. Il padrone, oltre del solare, punto sempre di concentrazione del potere padronale, privato o signorile pubblico, primo grosso problema che io non ho inteso bene, può avere un potere signorile, di carattere signorile pubblico, sui propri dipendenti, che è distinto da quello che deriva dalla telefattoria, e che potere che non è del padrone del solare, ma è di altri, generalmente trattandosi di terre ecclesiastiche del monastero di León, appartiene a laici, a dei Mendes, a dei grandi proprietari, a quegli stessi che sono a queste condizioni la terra, le loro terre, le loro corti al monastero. E inoltre ha un potere di benefattoria, cioè non potere, ha la facoltà, ha l'abilitazione, diremmo, a concedere i suoi uomini ad exitus, a sottomettersi alla signoria di altre persone che sono fuori del giro, che sono generalmente dei laici, persone naturalmente di alto rilievo, e che esercitano questi sì un secondo strato, un secondo potere signorile su queste persone che non coltivano, non abitano terra di questi signori, ma coltivano la terra di colui che è detentore del solaro, e quindi coltivano terra su lui. Si configurerebbero soltanto una specificazione di due diritti signorili, uno in signorili delle proprie, uno all'interno dell'azienda agraria, sui dipendenti del padrone, se non ho compreso male, e uno esterno di un laico generalmente che esercita questo potere su gente coltiva e abita terra altrui. Questa è la configurazione molto complessa di questa signoria territoriale e l'origine del settore territoriale. Io poi facendo domande spontanee, mentre mi domando questa facoltà, questo potere di esercitare la signoria, i poteri signorili sui coltivatori della propria terra, questa facoltà di concedere ai coltivatori della propria terra di sottomettersi alla signoria, alla beatria, signoria di persone che sono al di fuori, che origina? È una facoltà che viene, sono poteri e facoltà che vengono concessi dagli originari proprietari della corte al momento in cui cedono questo in proprietà al monastero, e dove deriva a loro volta questo potere ai proprietari, vecchi proprietari, ai donatori, deriva dalla loro posizione di mites, dal loro rapporto con la monarchia di Roma. E infine questo avviene fra la metà del XV secolo, la metà del XII e del XII, fra la metà del XII e l'inizio del XIV, avviene un processo inverso, un processo di assimilazione, di unificazione, per cui il potere signorile superiore, meglio materializzato, la signoria superiore rispetto alla signoria di grado inferiore, questa signoria si assimila alla signoria del proprietario della terra e diventa una signoria solariale, solariega, diventa una signoria solariega, e quindi si ricostruisce l'unità almeno delle due signorie, e in una forma che noi, secondo la tipologia sulla quale io insisto, sarebbe di signoria fondiaria. È un processo di ritorno, naturalmente dopo un momento di rivoluzionario, dal punto di vista istituzionale, di ritorno che avviene naturalmente su basi diverse dal momento di partenza. È chiaro che avrà queste spiegazioni politiche, sociali, giuridiche che escono di fuori del tempo. Questo convegno è il tempo che ho chiesto ancora questo tema. Ora, io credo che sia l'ora di finire. Sì. E allora io prego al professor Dittier di